Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 18, Verse 2 bis 4. Ich liebe dich, Herr, durch dich bin ich stark. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heils und meine Festung. Herr, wenn ich dich lobe und anrufe, dann werde ich von meinen Feinden gerettet. Gott segne dieses Wort. Gottes Stärke. Wir lesen hier von, erfahren mehr über unseren Herrn, unseren Herrgott und seine Einladung, uns zu ihm zu kommen und anzuerkennen, dass er viel, viel stärker ist als wir. Wir sind. Aber wir können das gar nicht vergleichen. Aber er zeigt uns hier in diesem Vers, in diesem Text, dass er uns Zuflucht bietet. Und wenn wir Schutz suchen, dass wir immer Zuflucht in ihm finden. Und auch wenn wir ihn loben und auch anrufen, dann werden wir von unseren Feinden gerettet. Was bedeutet das eigentlich? Wenn wir ihn loben und anrufen, zeigen wir ihm, dass wir uns ihm unterordnen. Wir ordnen uns Gott unter und das auch aus gutem Grunde, denn er ist allmächtig, allwissend, unveränderbar, er verändert sich nicht. Und allliebend. Und wenn wir zu ihm kommen und uns ihm unterordnen, dann zeigt er uns, zeigt er seine Stärke und seine Kraft und bietet uns Schutz in verschiedensten Situationen und Schwierigkeiten, Problemen, Sorgen, Kummer, alles, was das Leben mit sich bringt. Das ist einzigartig, das ist nur in unserem Herrgott, in unserem Herrn Jesus Christus zu finden und all diese Attribute, all diese Eigenschaften, die nur Gott selber hat, Gott im Fleische, Gott ist Mensch geworden, unser Jesus Christus. Wir können, wenn wir uns ihm unterordnen, seine Stärke für uns selber anerkennen und aneignen in dem Sinne, aber durch ihn und seinen Willen. Und wenn er uns von unseren Feinden rettet, bedeutet das, dass das ihm überlassen ist, wie er das tut. Selbst wenn wir angegriffen werden, ob das nun physisch oder nicht physisch ist oder was auch immer die Situation sein mag, wir können ihm vertrauen und auf seine Stärke bauen. Er ist ein Fels, eine Burg und unser Retter. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für deine Stärke. Und wenn wir in schwierigen Situationen sind oder in Situationen, wo wir nicht weiter wissen, lass uns immer zu dir kommen, lieber Herr Jesus, und deine Stärke walten lassen in unseren Herzen, als wenn wir uns dir unterordnen. Und du zeigst uns den Weg, und tust das, öffnest für uns Wege, von denen wir gar nicht wussten, dass sie da waren. Denn das bist du, unser liebender Herrgott, unser Herr Jesus Christus. Wir danken dir für dein Wort und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.